Kundgabe 4912. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.6.1950. Getreue Knechte, Teufel der Endzeit. Ihr sollt Zeugen von mir und meinem Wirken an und in euch. Und darum solltet ihr auch wissen um Dinge, die nur ich euch erklären kann. Es soll euer Wissen das irdische Wissen übertreffen, auf das eure Mitmenschen mich erkennen können, wenn sie es wollen. Das Wissen, das euch nun von mir zugeleitet wird, kann jedoch weder bewiesen noch begründet werden mit menschlichem Verstand. Und dennoch setze ich euch von vielem in Kenntnis, auf dass ihr mich in meiner Weisheit, Liebe und Allmacht erkennet und Zeugnis gebet von mir. Es kann also nur geglaubt werden, und auf dass ihr es glauben lernet, müsstet ihr Menschen erst ein Leben in Liebe führen. Dann seid ihr mir so innig verbunden, dass es für euch nichts Unmögliches mehr gibt, weil ihr mich selbst spüret und nicht mehr nur Erdenbewohner seid, sondern Geistmenschen, die Einblick nehmen können in das geistige Reich. Ich weiß es, was für einen jeden Menschen zuträglich ist, und entsprechend führe ich ihn ein in das Wissen, wie auch die Aufgabe des einzelnen Menschen ausschlaggebend ist, welches Wissen er benötigt. Ihr könntet euch jedoch selbst bereichern an Wissen, so ihr mich darum angeht. Doch immer sollen geistige Motive euch zu einer Bitte veranlassen, deren Kenntnis für die eigene Entwicklung sowohl als auch für eure Mission von Bedeutung ist. Was euch also unklar ist, darüber begehret Aufschluss, und ihr werdet keine Fehlbitte tun. Eure Mission ist, die Mitmenschen zu belehren. Und jede Belehrung muss mich bezeugen, das heißt, mich als einen Gott der Liebe, Allmacht und Weisheit erkennen lassen. Dazu gehört verständlicherweise auch die Berichtigung von Irrlehren und alles, was mich selbst als ein Zerrbild hinstellt, was also Liebe, Weisheit oder Allmacht vermissen lässt. Darum solltet ihr getrost Aufschluss erbitten, so ihr selbst in Zweifel geratet oder mich nicht mehr zu verstehen glaubt. Und ich will euch gern belehren, so wie es euch fasslich ist. Ein Knecht zu sein für den Herrn, also ein von mir beauftragter Diener auf Erden, erfordert gewisse Voraussetzungen. Es müssen Willens- und Glaubensproben abgelegt werden, durch die er seine Tauglichkeit unter Beweis stellt. Ein Knecht zu sein für mich erfordert ferner seine Einführung in meinen ewigen Heilsplan, also einen erleuchteten Geist, der mich vernehmen kann, jederzeit. Es erfordert ferner ein restloses Unterstellen unter meinen Willen. Er darf nicht selbst wollen, sondern als Knecht nur den Willen des Herrn ausführen. Geistig also ist er mein Vertreter auf Erden, der durch Unterstellen seines Willens schon gänzlich in meinen Willen eingegangen ist, also meinen Willen gewissermaßen in sich trägt. Er muss das Böse verabscheuen um des Bösen Willen, das Gute anstreben um des Guten Willen und nach der Wahrheit verlangen, weil er sonst nicht nach mir verlangt. Er kann also unmöglich meinem Willen entgegen leben auf Erden und doch mein Knecht sein. Dieses beachtet, dass ihr an ihren Früchten erkennen könnet, woher sie sind. Also kann aus eines solchen Menschenmund auch keine Wahrheit kommen, weil sein Denken verblendet ist, so meines Willens nicht geachtet wird. Dann ist also auch jegliches Urteil falsch, das er fällt, sei es in gutem oder schlechtem Sinn. Dann kann er nie und nimmer mein Knecht sein. Der Wille allein genügt dazu nicht, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Und meine Gnade allein genügt auch nicht, wenn sie der Mensch nicht durch seinen Willen an sich wirksam werden lässet. Ein getreuer Knecht also empfängt meine Anweisungen und er führt sie auch aus. Ein ungetreuer Knecht aber wird, so er einmal seinen Dienst mir verweigert hat, niemals wieder Anweisungen von mir erhalten. Er ist also aus meinem Dienst ausgeschieden. Und also gleich wird er von der Gegenkraft erfasst, die ihn in ähnlicher Weise bedient, jedoch mit dem Ziel ewiger Entfremdung von mir. Mein Gegner hat große Macht, doch niemals über einen Menschen, der mir ernsthaft zustrebt. Mein Gegner kann sich aber auch tarnen und den Menschen glauben lassen, dass er Worte von mir empfängt. Doch nur dann, wenn er sich selbst überhebt. Denn so wie er tief demütig ist, erkennt er selbst seine Fehler und sucht sie zu beheben. Also ist die geistige Überheblichkeit ein Grundübel, dem der Mensch unweigerlich zum Opfer fällt. Der geistig Überhebliche ist nicht fähig, mein Wirken von dem Wirken meines Gegners zu unterscheiden, weil er selbst schon dem Gegner verfallen ist, der ihn nun blendet in jeder Weise. Die geistige Überheblichkeit trennt den Menschen unwiderruflich von mir, denn es stellt der Mensch, der geistig überheblich ist, ein sonderbares Verhältnis zu mir her, das des überlegenen Wesens, das jede Ehrfurcht dem Schöpfer gegenüber verliert und auch ohne Liebe zu ihm ist. Und dieses Verhältnis wirkt sich aus in einer herausfordernden Sprache, in überheblichen Reden, in hasserfüllten Anschuldigungen und scheinbarem Edelsinn, in einem Lebenswandel, der nicht meinem Willen entspricht, und in fortgesetzter Tyrannei seinen Mitmenschen gegenüber, die er zu bestimmen sucht, wo der freie Wille allein entscheiden soll. Es sind dies alles Anzeichen eines gottwidrigen Verhältnisses, das jeder Mensch erkennen kann, der selbst mir zustrebt und mir gegenüber auch demütig bleibt. Es sind Kräfte in jenem tätig, die sich durchzusetzen suchen, um die Menschen irre zu führen und die es daher in anderer Weise tun als üblich, die mich scheinbar gelten lassen und nachher mich stürzen zu können glauben, die also sich zu Zeiten des Lichtes bedienen, jedoch widerrechtlich, doch immer mit meiner Zulassung. Ich will es dem Gegner beweisen, dass er auch unter Anwendung aller Mittel nicht zum Ziel gelangt, weil er gegen mich vorgeht. Und darum wirket mein Gegner offensichtlich in den Menschen der Endzeit. Und wer sich ihm hingibt, der wird über alle Kräfte verfügen können, über außergewöhnliche Begabung, über ungewöhnliches Wissen und auch über ungewöhnliche Kraft, insofern, als dass er viele seiner Mitmenschen suggeriert und sie in Blindheit ihm folgen. Es sind jene Menschen Abgesandte aus der Hölle, die ebenso wie meine Lichtboten in negativem Sinne auftreten, um die Menschen zu verführen. Sie gelten anfangs als gutgläubig, sind es aber nicht, weil der Hochmutsteufel in ihnen vorherrscht und sie niemanden über sich anerkennen wollen, was als sicherstes Zeichen die Herkunft von unten beweiset. Doch wer sich von ihnen blenden lässet, wandelt nicht auf Pfaden der Liebe, die ihm Erkennen der Wahrheit sichert, und er ist daher leicht in Gefahr, selbst den Einflüsterungen des Gegners zu verfallen, wenngleich er seine Macht nur in beschränktem Maße dort anwenden kann, wo der Wille des Menschen mir zugewandt ist. Geistige Überheblichkeit ist immer eine Gefahr, verliert doch dann der Mensch das sichere Gefühl für Wahrheit und Irrtum, weil ihm dann meine Gnade mangelt, die nur Anteil ist des Demütigen. Ihr dürfet euch nicht selbst überheben, so ihr nicht fallen wollet. Demütig wie ein Kindlein müsstet ihr zum Vater kommen, auf dass er euch mit seiner Gnade überschütte. Und darum müssen meine Diener auf Erden, im wahren Sinne des Wortes, meine Knechte sein und in tiefster Demut mir dienen wollen. Dann werden sie stets licht und klar erkennen, welches Geistes Kinder die Menschen sind, die sie umgeben und die in der Welt ihr Wesen treiben. Denn alles ist zu ihrer Prüfung zugelassen, und über alles wird euch eine rechte Antwort geben können, der in sich selbst das Licht ist, die Wahrheit und die Liebe. Amen.